Zum Teil dann auch, würde ich glatt sagen, ja, rassistisch, sexistisch. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Scheißwerbung-Kampagne von Funk. Unter der Hashtag-Kampagne Scheißwerbung wirbt Funk auf verschiedenen Plattformen, so auch auf YouTube oder Instagram, damit, dass sie keine Werbung schalten und dadurch dann auch in Bezug auf ihre Inhalte komplett unabhängig sind von Unternehmen, die sie über Werbung gegebenenfalls finanzieren würden. Das bedeutet, so ihre Auffassung, unabhängig und bessere Inhalte. Genau, ich glaube, alle wissen, was Funk ist, aber für alle Fälle sagen wir kurz dazu, dass es eine sozusagen junge Redaktion von öffentlich-rechtlichen Sendern ist, von ARD und ZDF. Diese Redaktion kümmert sich um die Inhalte, die ausschließlich oder hauptsächlich im Internet abzurufen sind, auf YouTube, Facebook, etc. Ich muss auch sagen, teilweise werden die Inhalte jetzt auch im klassischen Free-TV-Fernsehen gezeigt, zum Beispiel die Serie Wishlist. Aber hauptsächlich geht es natürlich bei Funk um Internet. Funk hat bereits drei Videoclips produzieren lassen, die als Werbespots vor einigen YouTube-Videos auftauchen, unter anderem von unseren Videos. Kennen Sie das auch? Sie sind mit Ihrer gecasteten, unnatürlich glücklichen Fake-Familie in übertrieben schöner Natur essen, aber Sie tun sich nur zwei Scheiben Tomaten auf den Teller? Das ist bescheuert! Soll ich mich jetzt umdrehen? Ja, bitte jetzt, jetzt umdrehen. Jetzt? Okay, jetzt. Hallo, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich bin durchschnittlich. Genauso wie der Zuschauer. Sie! Und deshalb können Sie mir vertrauen, wenn ich sage, die neue Scheiße, die wir jetzt bewerben, ist besser als die alte Scheiße. Es ist einfach unglaublich. Meine Haut ist gepflegt und weich. Mein Make-up ist verführerisch und ausdrucksstark. Und meine Haare glänzend und geschmeidig. Mein Geheimnis? Ich war vor diesem Werbedreh eine Stunde beim Stylisten und wenn ich nach Hause gehe und alles abwasche, sehe ich auch aus wie ein Kackhaufen. Endlich kann ich unbeschwert reiten, schwimmen und Fahrrad fahren. Moment, das konnte ich vorher auch. Konsum und materieller Wohlstand ist das Einzige, was meinem Leben noch einen Sinn gibt. Hallo, ich heiße Ingeborg. Ich wünsche mir Simply the Best von Tina Turner. Die mit der Scheißwerbung und den guten Videos. Über 60 Kanäle, ganz ohne Werbung. Wie wir sehen, verspottet Funk dadurch eigentlich das Werbeformat. Sie zeigen absichtlich sehr schlechte Werbungen, eigentlich Parodien von Werbespots. Das heißt also, es wird alles verhöhnt, was im Gegensatz zu Funk und generell zu den öffentlich-rechtlichen Medien nicht über Gebühren finanziert wird. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Funk tatsächlich dann auch nicht nur sich über die Werbebranche lustig macht und auch über die Abhängigkeit von Medien, die nicht über staatliche Mittel finanziert werden, sondern auch noch propagiert, dass die Medien oder die Portale, die tatsächlich auf Werbungseinnahmen oder Werbeeinnahmen angewiesen sind, tatsächlich auch qualitativ schlechter sein und Funk deswegen auch in ihrer eigenen Wahrnehmung tatsächlich auch inhaltlich in der Lage wäre, tatsächlich dann auch andere zu kritisieren, dass sie inhaltlich angeblich besser seien. Es sei auch hinzugefügt, dass das jährliche Budget von Funk ca. 45 Millionen Euro beträgt und das ist ein kleiner Anteil vom gesamten Budget der öffentlich-rechtlichen Sender von ungefähr 8 Milliarden Euro jährlich. Genau, ich glaube, in dieser Situation können Sie sich tatsächlich diese Unabhängigkeit von Werbekunden leisten. Ja, Gustavo, was denkst du an diese Kampagne? Irritiert es dich genauso wie viele Journalisten oder bist du auf der Seite von Funk? Ich habe nichts gegen öffentlich-rechtliche Medien allgemein, überhaupt nichts einzuwenden. Sie haben einen wichtigen Bildungsauftrag. Es kann durchaus sein, dass sie vielleicht dann auch unabhängig reagieren können. Vielleicht brauchen wir das auch in Bezug auf bestimmte Thematiken auch. Das Problem ist die Art und Weise, wie die sich nicht mit öffentlichen Mitteln finanzieren, wirklich verhöhnt werden. Und dass jetzt speziell Funk, jetzt nicht allgemein die Öffentlich-Rechtlichen, aber speziell Funk, diese digitale Sparte der Öffentlich-Rechtlichen, also von ARD und ZDF, gerade diese Sparte sollte sich in Bezug auf inhaltliche Kritik meiner Ansicht nach sehr stark zurückhalten, denn sie sind, weiß Gott, nicht in der Position. Also ich glaube, inhaltlich weisen sie enorme Schwächen auf, wenn man sich dann auch einige Kanäle anschaut, die eher politisch angehaucht sind. Ich kann diese Kanäle nennen. So, es geht um Kanal von Raik Anders, vom Jäger und Sammler, ja, und von zum Beispiel Datteltäter, die sehr fragliche Inhalte produzieren. Äußerst polemisch, nicht unbedingt gut recherchiert, auch verhöhnend, zum Teil dann auch, würde ich glatt sagen, rassistisch, sexistisch. Ich denke nicht, dass Funk in der Position ist, tatsächlich eine solche Kampagne zu verknüpfen mit einem inhaltlichen Aspekt als Kritikpunkt. Es ist eigentlich unmoralisch, was sie macht. Es ist absolut unmoralisch mit staatlichen Einnahmen, denn das ist ja, auch wenn es anders benannt wird, ist es faktisch eine Steuer, die erhoben wird, um mitunter auch Funk und die 8 Milliarden Euro jährlich für die öffentlich-rechtlichen Medien zustande zu bringen. Wir können es ja nicht davon befreien, es sei denn gut, ich meine, es gibt sicherlich Ausnahmen, zum Beispiel Sozialhilfeempfänger, aber gut, im Allgemeinen, wir können uns nicht aussuchen, ob wir das zahlen oder nicht, und dass man dann tatsächlich auf diese Art und Weise dann auch mit unser Geld umgeht, finde ich unverantwortlich, finde ich unmoralisch. Ich finde auch nicht, dass der Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich damit auch, dass man dem Bildungsauftrag tatsächlich nachgeht, denn das ist ja das Hauptbetätigungsfeld, die öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich dann auch beachten sollten. Nein. Und außerdem ein weiterer Punkt, ich finde auch die Kanäle von Funk, also von dieser digitalen Sparte der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, überhaupt nicht plural. Also jetzt zu sagen, die anderen Medien seien abhängig, ja, von Geldgebern, von Werbeträgern, von Werbung im Allgemeinen oder von privaten Interessen, ist hier im Grunde genommen eine Kritik, dass sie tatsächlich nicht plural sind oder beziehungsweise vielleicht nicht da vielschichtig genug. Bei den Kanälen von Funk sehe ich das aber genauso als Problem. Es ist überhaupt keine Pluralität. Also ich sehe da keine Kritik, ich sehe da keine Meinungsvielfalt bei Funk. Und diese Kampagne bestätigt den Vorwurf an Funk, dass sie eigentlich nicht professionell genug sind. Weil eigentlich für mich ist diese Kampagne eine PR-Katastrophe, weil sie den Image von Funk noch schlimmer macht und noch Leute irritiert. Wer hätte das überhaupt ausgedacht? Es ist wirklich eine der schlimmsten Kampagnen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es wird sicherlich bei den meisten, die diese Kampagne mitbekommen haben oder mitbekommen werden, keine Sympathie haben. Es wird eher das Gegenteilige hervorrufen. Bei vielen, die bereits schon aus nicht gerade unberechtigten Gründen Funk bereits schon sehr kritisch beäugeln. Also ich sehe das wirklich auch mit einer Auffassung, ich sehe das als etwas eher Kontraproduktives. Ja, ich muss sagen, einige Projekte finde ich bei Funk schon gut. Zum Beispiel diese Wishlist, die mit Politik nichts zu tun hat und ziemlich originell ist. Aber die meisten Kanäle, vor allem die politischen Kanäle, entsprechen meiner Meinung nach den Standards von Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht. Aber was denkt ihr? Mögt ihr die Scheißwerbung-Kampagne? Oder haltet ihr sie für komplett kontraproduktiv? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und danke, bis dem nächsten Video. Danke und ciao.